14. Tagebücher des Ersten Weltkriegs. Von Christine Sievers und Nikolaus Schröder. Der Angriff. Nur hier und da kam die Feldpost. Und jede Zeile war erfrischend für unser trauriges Gemüt. Aber so manche Karte war für Kameraden dabei, die ihren Lieben nicht mehr antworten konnten. Die hatten schon ausgelitten und waren von uns in die kühle Erde gesenkt worden. Ja, so manche Angehörigen wissen heute noch nicht, wo ihr Gatte, Sohn oder Bruder hingekommen ist. Mussten oft elendig zugrunde gehen. Und wir konnten nicht helfen, obwohl wir taten, was möglich war. Mit dem Überfall auf Belgien fällt am 3. August 1914 der erste Schuss. Es bricht los, was sich über Jahre angestaut hat. Der Führungsanspruch in Europa steht zur Disposition. Auf den ersten Blick geht es um Großmachtsfantasien und alte Rechnungen. Aber genauso geht es um Märkte und Geschäfte. Bürger, Bauern, Arbeiter kommen hier nur in Statistenrollen vor beim Jubeln, Kämpfen und Sterben. Dass dieser Krieg mit Infanterie, Kavallerie, wehenden Fahnen und stolzen Helden wenig zu tun hat, zeichnet sich schon nach wenigen Wochen ab. Da läuft die Militärmaschinerie, die sich jeder politischen Kontrolle entzieht, schon auf vollen Touren. Jetzt haben die Generalstäbe das Wort, die keinen Millimeter von ihren ehrgeizigen Plänen zurückweichen. Bis zum letzten Mann, lautet der Befehl. Sedan, 8. August 1914. Diesen Morgen sind drei deutsche Gefangene nach Sedan gebracht worden. Sie sind wütend und sagen, dass sie nicht genug zu essen bekommen. Aber halt ihr Deutschen! Das Blut eurer Siege schreit nach Rache. Das Fort von Lüttich hält immer noch. Der Kampf von Altkirch ist inzwischen bestätigt. Unsere Soldaten nehmen die Stadt mit dem Bajonett ein, während die Kavallerie die deutsche Nachhut verfolgt. Elsässer transportieren im Triumph die Grenzpfosten weg, die sie herausgerissen haben. Ein Sieg erster Klasse. Wie aus dem Bilderbuch. Yves Congar ist 10 Jahre alt, als er diese Erfolgsmeldungen in sein Tagebuch schreibt. Die jubelnden Nachrichten der französischen Propaganda nehmen die Angst. Noch wollen die französischen Generäle die Chance nutzen, das im Krieg 1870-71 verlorene Elsass-Lothringen zurückzugewinnen. N'en parlez jamais, pensez-y toujours. Niemals davon sprechen, immer daran denken, lautet die Parole, die jeder in Frankreich kennt. Währenddessen sind deutsche Einheiten dabei, über Belgien in das französische Hinterland vorzudringen. Familie Congar hat sich entschieden, nicht zu fliehen und auf ihrem Anwesen 6 Kilometer vor Sedan zu bleiben. Die Front rückt näher. Von seinem Elternhaus hat Yves einen guten Blick auf die Landstraße. Dienstag, 25. August 1914. Hier beginnt eine tragische Geschichte, geschrieben von einem Jungen, der voller Liebe und Respekt zu seinem Vaterland steht. Der Hass gegen ein so grausames und ungerechtes Volk ist gerechtfertigt. Gedicht. Dienstag. Grausamer Dienstag. Tag der Schmerzen. Wann wird der Tag der Befreiung kommen, der ein Fest der Freude und ein Feuerwerk bringen wird? Die Ulanen biegen in unsere Straße. Ein 30 Mann starker Trupp folgt einem Wagen mit Kisten voller Dynamit. Oh, diese Schufte. Man hört einen barschen Befehl, der sich wie Arr, Arr, Arr anhört. Gegen 9 Uhr fangen die Kanonen an zu feuern. Vom Esszimmer aus sehen wir, wie die Boche an die Tür von Monsieur Benoit schlagen. Sie wollen sehen, ob sich dort französische Soldaten aufhalten. Dann erschießen sie den Hund von Monsieur Benoit, damit er die Franzosen nicht mehr vor den deutschen Patrouillen warnen kann. Danach hören wir an unserer Mauer eine französische Patrouille entlanglaufen. Silence! Mittags haben wir nicht allzu großen Hunger. Es ist uns auf den Magen geschlagen. Auch unser Hund hat nicht gegessen. Yves ist schockiert. Was er sieht, kann er kaum fassen. Manchmal meint man, die beschwichtigenden Erklärungen der Erwachsenen aus seinen Beschreibungen herauszuhören. Die Besetzung Sedans beginnt für den Jungen mit der Festnahme des Großvaters. Der gehört zu 145 Geiseln, die als Faustpfand inhaftiert werden. Ihnen droht der Tod, sobald es Widerstand gegen die Besatzer gibt. Bei ihrem Vormarsch durch das neutrale Belgien hatten die Deutschen als Vergeltung für Partisanenangriffe Geiseln getötet und Hunderte von Gebäuden in Brand gesetzt. Allein im Raum Lüttich wurden bis zum 8. August 850 Zivilisten hingerichtet. Alle Zeitungen waren voll davon. Die weltweite Empörung ist groß. Yves hat Angst um seinen Großvater. Heute Morgen mussten wir schon 4 Hühner kochen, denn ein Offizier, Hauptmann Nemnig, wohnt jetzt bei uns. Sein Bursche hat eins davon ganz alleine aufgegessen. Später verlangt er Tee und lädt auch noch 8 Soldaten zum Essen ein. Dazu trinken sie unseren guten Burgunder Dodelier. Bald sind Belgien und große Teile Nordfrankreichs von den deutschen Truppen überrollt und werden sofort in die Kriegswirtschaft eingebunden. Ein diktatorisches Regime wird errichtet. Die Militärverwaltung lässt Tiere, Lebensmittel, Fuhrwerke und Autos beschlagnahmen und zwingt den eroberten Städten und Gemeinden hohe Tribute ab. Im Geschichtsbuch habe ich gelesen, die Hunnen kamen nach Frankreich und verbrannten alles, was ihnen in den Weg kam. Ist es nach 1400 Jahren der Zivilisation möglich, dass es in Europa immer noch eine so barbarische und zerstörerische Rasse gibt? Auch in Großbritannien ist die Empörung über den Bruch des Völkerrechts durch die Deutschen, über die Gräueltaten und Verwüstungen im neutralen Belgien groß. Ein Ansturm auf die Einschreibelisten der New Army setzt ein. Vor allem das britische Bürgertum und der Adel sehen es als ihre Pflicht an, Frankreich und Belgien gegen Deutschland beizustehen. Antwerpen, 4. Oktober 1914. Gestern waren wir gerade mit der Arbeit fertig, als Mrs. Stobart alle Führungskräfte in ihr Büro rief. Sie hatte besorgniserregende Neuigkeiten für uns. Der britische Konsul hatte gerade bekannt gegeben, dass alle Engländer Antwerpen unverzüglich zu verlassen hätten. 2 Forts seien schon gestürmt worden und es werde stündlich erwartet, dass die Deutschen beginnen, die Stadt zu bombardieren. Uns wurde gesagt, dass wir alle transportfähigen Verwundeten nach Ostende bringen sollten. Sarah McNaughton arbeitet in einem britischen Lazarett in Antwerpen. Wie viele junge Frauen aus der britischen Oberschicht engagiert sie sich in diesem Krieg. Im Briefwechsel mit ihren Freundinnen auf der Insel berichtet sie von ihrem Einsatz und bittet auch um Spenden, wenn gute Marmelade für die Mitarbeiter fehlt. Als Handelshafen und Brückenkopf auf dem Kontinent ist Antwerpen für das britische Königreich unerlässlich. Anfang Oktober ist ein erbitterter Kampf mit der deutschen Armee ausgebrochen. Die Frontlinie verschiebt sich täglich. Einige wirklich fürchterliche Fälle sind heute eingeliefert worden. Mein Gott, dieses Grauen. Man hat schon gehört, dass einige so entstellt sind, dass selbst ihre Mütter sie nicht mehr wiedererkennen würden. Heute habe ich einige gesehen. Immer wieder läutete die große Glocke und wir riefen: Noch mehr Verwundete! Und die Männer ergriffen die Bahren. Wir rannten den kalten, überdachten Weg zum Eingang hinunter und verteilten die Männer auf die Betten. Die blutdurchtränkten Bahren waren ganz steif getrocknet. Wir mussten die Uniformen von den Verwundeten schneiden. Sie schrien fürchterlich. Ich konnte ihren Schmerz kaum ertragen. Sie sind noch so jung und mussten schon in diese Hölle blicken. Die Unterwäsche entfernen immer die Ärzte. Manchmal kann man nur noch einen Haufen Mullbinden auf die Wunde tun. Und die Männer blicken einen mit ihren aufgerissenen Augen unverwandt an. Das Mitleid bricht einem das Herz. Sarah McNaughton ist dankbar, wenn sie im Geschützdonner das Pfeifen der großen Kaliber ausmachen kann, die von den britischen Schlachtschiffen im Kanal abgefeuert werden. Bis zum letzten Mann will Marineminister Winston Churchill die Stadt verteidigen lassen. Dann beginnt die Nacht zum 8. Oktober. Ein Bombardement setzt ein, das alles vorher Dagewesene in den Schatten stellt. Die letzten transportfähigen Verwundeten werden ausgeschifft. Sarah McNaughton verharrt im Keller des Lazaretts und glaubt dem Versprechen ihres Konsuls, der sie und ihre Helfer unter seinen persönlichen Schutz stellt. Dabei wird das mit Rotkreuzfahnen gekennzeichnete Lazarett von den Deutschen längst beschossen. Bombe folgt auf Bombe, ohne Unterlass. Da hörten wir Mrs. Stobart rufen: Kommt sofort her. Als wir heraufkamen, standen drei englische Busse mit Fahrern vor dem Tor. Sie hatten Munition geladen und waren die letzten Fahrzeuge, die Antwerpen verließen. Wir kletterten rein, lagen zwischen den Munitionskisten und die Mädchen zündeten sich Zigaretten an. Der Krach im Bus überdeckte für einige Zeit den infernalischen Krach der Mörsergranaten, denen unsere Geschütze antworteten. Wir fuhren durch leere Straßen, sahen die Bombenkrater. Dann hatten wir endlich die Brücke erreicht und waren außerhalb der Schusslinie. Berlin, Sonnabend, 10. Oktober 1914, Peters Ehrentag. Antwerpen ist gefallen. Der Himmel ist zum ersten Mal wieder blau. Die Fahnen, die wochenlang eingezogen waren, wehen wieder aus den Fenstern. Nachmittag. Zum ersten Mal in unserem Leben hängen wir Sozialdemokraten, die wir bewusst sind und bleiben, heute die schwarz-weiß-rote Fahne heraus, aus der jungen Stube. Das gilt unserem Peter und Antwerpen. Vor allem aber unserem Sohn. Der jüngste Sohn der Bildhauerin Käthe Kollwitz hat sich freiwillig gemeldet. Die Eltern haben lange mit sich gerungen, ihre Einwilligung zu geben. Die Einheit von Peter Kollwitz wird nach Flandern verlegt. Dort verschiebt sich die Frontlinie täglich. Bei Dixmuiden bezieht die Kompanie Quartier. Heeresbericht vom 23. Oktober 1914. Großes Hauptquartier vormittags. Am Isère-Kanal wurden gestern Erfolge errungen. Südlich Dixmuiden sind unsere Truppen vorgedrungen. Westlich Lille waren unsere Angriffe erfolgreich. Wir setzten uns in Besitz mehrerer Ortschaften. Auf der übrigen Front des Westheeres herrschte im Wesentlichen Ruhe. Mein lieber Junge, bekommst du unsere Karten? Es ist ein merkwürdiges Gefühl, dass alles, was man schreibt, dich vielleicht gar nicht erreicht. Gestern am Sonntag war Hans da. Vater und mir geht es gut. Vater hat viel zu arbeiten. Ich zeichne. Wo magst du sein? Es ist, als ob man in den Nebel denkt. Leb wohl, geliebter Junge. Wir grüßen dich, Mutter. Wenige Tage später liegt die Karte wieder in Berlin im Briefkasten. Auf dem Umschlag der Stempel: Zurück. Gefallen. In der Nacht vom 22. auf den 23. Oktober ist Peter Kollwitz von einer verirrten Kugel getroffen worden. Er ist der erste Tote seines Regiments. In Flandern ist nichts mehr übrig von Jubel und kriegsfieberndem Augusterlebnis. Über 600.000 Soldaten sind auf beiden Seiten tot. Eine Spur der Verwüstung führt durch Belgien bis an die Nordsee. Die Zeit der leichten Siege ist für die Deutschen vorbei. Seit der Septemberschlacht an der Marne östlich von Paris ist der Vormarsch gestoppt. Ein Strategiewechsel des französischen Generalstabs, der das Elsass aufgibt, und die Unterstützung der britischen Einheiten sind für dieses Wunder an der Marne verantwortlich. Das deutsche Heer wird bis auf die Aisne-Linie zurückgedrängt. Im Januar 1915 reist der Soldat Ernst Jünger an die Front. Der Sohn aus wohlhabendem Elternhaus verfügt schon über eine einschlägige Biografie. 1913 hat er die Schule abgebrochen und sich bei der Fremdenlegion eingeschrieben. Er flüchtet aus dem Ausbildungslager in Algerien nach Marokko, wird aufgegriffen und von seinem Vater, der das Auswärtige Amt eingeschaltet hat, zurückgeholt. Ernst Jünger, ein Abenteurer und Dandy aus Hannover, meldet sich als Kriegsfreiwilliger. Dadurch bekommt er immerhin ein Notabitur. Nach einer Grundausbildung wird Jüngers Einheit nach Nordfrankreich verlegt. Die Stimmung sei fidel, notiert er, als der Zug am Morgen des 1. Januar durch Sedan fährt. In Orainville, 15 Kilometer vor Reims, am Ufer der Aisne, geht Jüngers Kompanie in Stellung. Plötzlich krachte es ziemlich in unserer Nähe. Aus allen Häusern liefen die Soldaten auf die Straße. Dann pfiff es dreimal dicht über uns hinweg. Alles lachte und niemand lief, aber jeder senkte den Kopf. Wenige Augenblicke später wurden die ersten Getroffenen auf Zeltbahnen herangetragen. Der erste, den ich sah, war blutüberströmt und rief ein heiseres, ersticktes »Zu Hilfe, zu Hilfe«. Dem zweiten hing das Bein lose am Schenkel. Es waren 9 Mann getötet, darunter der Musikdirektor Gebhardt. Ich kam nachher am Portal des Schlosses vorbei. Eine Granate war in die linke Ecke eingeschlagen. Einige große Blutlachen röteten die Straße und am Pfeiler klebte Hirn. Die schwere Eisentür war oben zerfetzt. Ein durchlöcherter Helm und Feldmütze lagen darunter. Oben hing lustig ein Schild: Zur Granatecke. Jünger findet sich in der neuen Umgebung schnell zurecht. Seine Gruppe ist in einer verlassenen Fasanerie untergebracht, die zwar im französischen Schussfeld liegt, aber bislang verschont wird. Der Bau gehört angeblich dem französischen Oberst, der die Geschützbatterie auf der anderen Seite der Aisne führt. Dieses schreibe ich in einem weit vorgeschobenen Erdloch, das ungefähr 150 Meter vom feindlichen Graben entfernt ist. Ab und zu saust ein feindliches oder freundliches Geschoss dicht an uns vorbei. Leider sehen wir hier keinen Franzmann, sonst könnten wir auch mal knallen. Nachher rauche ich mit Priebke meine Zigarette und wir glauben, hinten auf dem Felde einen Franzosen zu sehen. Ich schieße erst mit Visier 1200, dann mit 1600 und Priebke mit noch einem anderen. Dann müssen wir das Feuer einstellen, da wir sonst von den Fours eiserne Portionen bekommen. Die Armeen rüsten auf. In Großbritannien wächst die neu aufgestellte Freiwilligenarmee. Auch aus den Kolonien und Australien werden Truppen an die Fronten verlegt. Der kurze Krieg der deutschen Heeresleitung wird zum Weltkrieg. Belgien, Frankreich, Österreich, Serbien, Russland, das Osmanische Reich. Immer mehr Länder kommen hinzu. Die militärische Übermacht der Deutschen besteht nicht mehr. Während die zaristischen Truppen in Pommern aufgehalten worden sind, sind sie weiter südlich vorgedrungen und stehen in Galizien. Die K&K-Armee hat ein zermürbendes erstes Kriegsjahr hinter sich. Über 1,2 Millionen Soldaten sind tot. Zwei Infanterieregimenter fast vollständig zu den Russen übergelaufen. Karl Kasser dient in einer galizischen Einheit der K&K-Armee. Trotz einer verkrüppelten Hand ist er eingezogen worden. Der Kaiser braucht jetzt jeden Mann. Für Patriotismus ist der niederösterreichische Bauer allerdings zu arm. Er dient in einem Regiment, in dem die meisten kaum Deutsch sprechen. Feldpost erreicht ihn selten, es gibt niemanden, mit dem er sich austauschen kann. Für Sorgen, Ängste, Hoffnung bleibt Karl Kasser nur sein Tagebuch. Wir waren vielleicht 2 Kilometer weg von der russischen Schwarmlinie. Da wir talab vorgingen, hatten sie eine schöne Schusslinie auf uns. Wir gingen immer Sprung vorwärts und waren ganz am linken Flügel, neben dem ersten Zug der 30. Kompanie, die ganz aufgerieben wurde. Auf jeden einzelnen Mann, den sie bemerkten, schossen sie mit Schrapnell oder Granaten. Es hieß immer vorwärts, im größten Kugelhagel. Und weder leben oder sterben. Das Geschrei der Verwundeten war fürchterlich. Konnte keiner zurückgebracht werden. Konnte man nur einen Notverband machen und gedeckt liegen lassen. Wer es aushielt, war es recht. Die anderen mussten elend zugrund gehen. Sanität war keine zum Sehen. Von dem Zug, der neben uns war, war kein Mann mehr über. Alle gefallen. Nachmittags fing es noch zum Regnen an, dass wir ausschauten wie die Schweinl. Wie wir so vorgingen über die Felder, explodierte über uns ein Schrapnell. Meine 2 Nebenmänner traf es. Einen leicht auf dem Rücken, den anderen am Genick und in den Bauch. Während es Karl Kassers Armee gelingt, die Russen zurückzuschlagen, sammelt Zar Nikolaus zum Jahresende 1915 starke Verbände im Osten, um gegen das Heer des türkischen Sultans Mehmed V. loszuschlagen. Unter den zaristischen Truppen, die im Schneesturm auf vereisten Pfaden über das Ararat-Hochland nach Armenien ziehen, ist Marina Jurlova. Vom Landgut ihrer Eltern aus ist die 15-Jährige ihrem Vater hinterhergereist, einem zarentreuen Oberst der Kuban-Kosaken. Ihren Vater hat sie nicht gefunden. Aber sie gehört jetzt einer berittenen Kosakeneinheit an. Im Januar 1916 sammeln sich die zaristischen Truppen zum Angriff auf das osmanische Heer. Am 11. Februar beginnt der Sturm auf die Stadt Erzurum, die mit ihren Befestigungsanlagen als uneinnehmbar gilt. 5 Tage später ist Erzurum zerstört und menschenleer. Auf den Ausfallstraßen bietet sich Marina Jurlava ein Bild des Grauens. Längs des ganzen Weges starrte die türkische Armee mich an. Köpfe mit den Fes bedeckt, die aus dem Schnee herausstierten und zu jeder erdenklichen Form erfroren waren. Eine grausige Galerie des Todes, die zum Warten verurteilt war, bis der Frühling sie erlöste. Kamele, Ochsen und Pferde lagen erstarrt am Wegrand. Daneben viele, viele Russen, die unsere Bestattungskommission übersehen hatte und die nun zu festgefroren waren, um fortgeschafft werden zu können. Die meisten Toten beider Heere lagen noch dort, wo sie gefallen waren, frosterstarrt. Meilenweit war unser Weg von Uniformresten übersät. In Freundschaft lag ein türkischer Fes neben der Kosakentschapka. Daneben Säbel, Gewehre, tote Zugtiere, geborstene Wagen und hin und wieder die verlassenen Trümmer einer Kanone. Die Stille war furchtbar. Es gab in dieser weiten Öde nichts Lebendiges, außer uns und unseren Pferden und einigen Leichenfledderern, die sich trotz allem hinausgewagt hatten. Der Erste Weltkrieg ist zu einem Inferno geworden, das ganze Landstriche verwüstet, Dörfer auslöscht, Millionen Tote fordert und Abermillionen Verstümmelte und Verletzte. Keiner kann das Gemetzel gewinnen. Trotzdem denkt in den Armeeführungen niemand ans Aufhören. Moderne Waffensysteme und Strategien sollen den Sieg erzwingen. Neue Regimenter werden aufgestellt. In Frankreich allein 25 mit schwerer Artillerie. Auf diesem Gebiet sind die Deutschen bisher überlegen. Paul Pirot, ein Müllerssohn aus der Dordogne, der bisher in einem Versorgungsbataillon an der Front Brot gebacken und Pferde versorgt hat, wird im Februar 1916 in eines der neuen Artillerieregimenter nach Verdun versetzt. Seine Einheit soll eine Front in Auflösung stabilisieren. 40 Männer verliert eine Kompanie pro Tag. Die Toten können gar nicht mehr geborgen werden. An einigen Stellen werden die Leichen zur Befestigung der Grabenwände benutzt. Nur den Ratten scheint das Schlachten nichts anhaben zu können. Sie werden immer mehr und sie werden immer fetter. Wenn du diesen Brief in Händen hältst, ma chère Marie, werde ich meine Feuertaufe schon hinter mir haben. Und ich werde auch zu den Boches hinübergefeuert haben. La musique de la guerre, die wir von morgens bis abends hier in den Ohren haben, macht einem Angst. Dorthin sollen wir gehen? Aber was können wir sonst tun? Man darf sich bloß nicht abschlachten lassen. Sag meinen Eltern, dass ich keine Zeit habe, ihnen zu schreiben. Comme la vie est triste. Salut, Paul. Paul Pirot ist voller Sorge, seine junge Frau Marie nicht mehr wiederzusehen. Er weiß jedoch, wie wichtig es ist, Verdun zu halten. Dieser Frontabschnitt entscheidet über die Zukunft der Entente, der Allianz zwischen Frankreich und England. Fällt Verdun, ist die französische Armee geschlagen und England muss den deutschen Kaiser um Frieden bitten. So weit darf es nicht kommen. Da ist sich ganz Frankreich einig. Schanzen und schießen. Tag ein, Tag aus. Ohne Pause. Warmes Essen gibt es unregelmäßig. Je nach Gefechtslage. An Schlaf ist kaum zu denken. Endlose Zeit. Dis-moi, mon cher Paul. Lösen Sie euch bald ab? Haben Sie dazu schon was gesagt? Schreibt mir bitte. Erst nach 60 Tagen kommt die Ablösung. Das Kalkül des französischen Generalstabs, die lange Einsatzzeit, schärft den Blick für die Gefahr. Der Granathagel schafft neue Helden, den Poilu, den einfachen Soldaten, der ungewaschen, unrasiert, verdreckt und übermüdet in einem verschlammten Schützenloch kauert und jeden Angriff zurückschlägt. Paul ist einer von ihnen, einer, der ausharrt und am Ende berichten wird. Chère Marie, heute schreibe ich dir als Augenzeuge. Was hier geschehen ist, kann man sich nicht vorstellen. Munition aller Kaliber wurde hier verschossen. Allein in den Kratern eines 300-Millimeter-Geschosses ist Platz für 15 Pferde. Es gibt keine Wälder mehr. Nur Reste zerschmetterter Stämme, die wie Telegrafenmasten aussehen. Es ist die totale Zerstörung. Kein Millimeter wurde ausgelassen. Die aufgequollenen Kadaver der Pferde haben das ganze Schlachtfeld verseucht. Wir buddeln einen Graben, eine Granate fällt, und die Arbeit fängt wieder von vorn an, wenn überhaupt noch Männer zum Graben da sind. Hier findet die Vernichtung statt, ohne dass du den Feind überhaupt siehst. Ich frage mich, wie ich das hier aushalte. Man ist vollkommen taub, taub gegen alles. Wir Männer sehen uns nur noch mit wilden Blicken an. Aber du kannst sicher sein, dass Verdun niemals eingenommen wird. Tagebücher des Ersten Weltkriegs von Christine Sievers und Nikolaus Schröder. Der Angriff. Es sprachen Jonas Beck, Sigrid Burgholder, Bernd Hahn, Mareike Hein, Lisa Jobt, Ben Lichtenberg, Thomas Pohn, Luis Friedemann Thiele und Sabina Troger. Der Erzähler Ulrich Nöten. Musik Maria Jonas und Holger Mettin. Technische Realisation Benno Müller vom Hofe und Barbara Göbel. Regieassistenz Sophie Garke. Regie Christoph Pragua. Redaktion Thomas Nachtigall. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2014. Am kommenden Sonntag geht es weiter mit 14 Tagebüchern des Ersten Weltkriegs. Die Verwundung. Informationen und Download der Sendung finden Sie unter wdr5.de und im WDR Feature Depot. WDR 5.